Massaker. Ja, Mann. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wär schön. Ich sitz hier im Bett, Kopf gestützt auf den Händen. Jeden Tag die gleiche Frage, ob ich dies beende. Dieser Zustand der Trauer, die Dauer der Zeit. Ich will, dass es stoppt, hoffe, dass es mir reicht. Will verwirrt rennen. Von Haus zu Haus, will raus aus dem Albtraum. Schrei aus mir raus, ich renne und lauf. Da tauchte er auf, er stellt mir ein paar Fragen, ob ich es brauch. Weiß gekleidet, weiß, weiße Haut. Ich kannte ihn nicht, doch er war mir vertraut. Die Aura der Nähe, bitte sag, bin ich tot. Lass mich los, wo bin ich bloß? Dunklen Raum, ein weißes Licht zieht an mir vorbei und sticht mich im Blick, Lichter ziehen an mir vorbei. Bilder im Winkel des Blickes erwarm, ein himmlisches Singen und dann sing ein schönes Lied für mich, mein Herz, so lang es geht und nur für dich, mein Engel, dieser Song. Ich geh zu Boden, lieg auf Beton. Das Leben ne Ende, Reality Show. 20 Jahre ziehen an mir vorbei im Zeitraffer. Ich wurde nicht getauft, bitte bringt mir bei Wasser. Mein Körper wird kalt, plötzlich schönes Gefühl. Liebe mein Leben, hab geliebt und gefühlt. Ist das Ende? Ich hoffe mal nicht. Die Sichtweise spricht, bitte geh nicht ins Licht. Gebadet, wache ich auf. Zum Glück war dies nur ein schlimmer Albtraum. Ziehe mich an und fahr zum Kollegen. Nehme das Handy, wir tun jetzt reden. Auf einmal